Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 221 an Schiller. Nun hoffe ich bald zu hören, dass Sie von der Sorge und Qual, die Ihnen der Almanach gemacht hat, befreit sind, wenn man nur auch der lieben Ruhe zu genießen recht fähig wäre, denn man lädt sich wie die entbundenen Weiber doch bald wieder eine neue Last auf. Die 2000 Exemplare der Decken sind nun abgeliefert, hier zu folgen Titelblätter 26, Decken 71, Titelkupfer 81. Das ist nun alles teils zu viel, teils zu wenig. Die 100 Exemplare, die Ihnen fehlen, müssen sich aber auf alle Fälle finden. Morgen früh liefert mir der Buchbinder seine letzten Exemplare. Ich will gleich 20 davon an Hoffmanns geben und die übrigen liegen lassen, bis das Industriekontor von Leipzig zurückkommt. Die Berechnung von den Exemplarien, die durch meine Hand gegangen sind, schicke ich sonnabends. Es wird alles so leidlich zutreffen. Alsdann soll auch die Geldrechnung folgen. Eine Abschrift von Starkes Rechnung, die ich bezahlt habe, liegt hierbei. Sie erhalten alsdann alles auf einem Blatte. Heute nichts weiter, Heil unserer Freundin S., dass Sie unsere Gedichte abschriftlich verbreiten und sich um unsere Aushängebogen mehr als wir selbst bekümmern will. Solchen Glauben habe ich in Israel selten gefunden. Die guten Exemplare für Hoffmann schicken Sie mir ja wohl. 27 Melodien habe ich im letzten Paket erhalten. Leben Sie recht wohl, nächstens mehr. Weimar, den 12. Oktober 1796. G.